der Strand bei Hermann gab es eine Frau. Die tat es ihm sehr an, der Barchef Simon und die Kellnerin Katja. Manchmal im Lager standen sie nackt da. 2013 war es endlich an der Zeit, sie waren bereit für die Beziehung unendlich weit. Anfangs noch geheim, doch kaum auszuhalten, konnten sie dieses Geheimnis nicht mehr für sich behalten. 4 Jahre später verlobt, denn deren Liebe hat sich bis heute gelohnt. Die Hochzeit 2019 still und heimlich, das Glück an ihrer Seite strahlend und reichlich an dem heutigen Tag. Möchten wir euch sagen, dass ihr so bezaubernd seid ohne Ausnahmen. Diese Feier ist für euch, dieser Tag gehört euch, können es nicht beschreiben, wie uns eure Liebe freut. Ein traumhaftes Paar der besonderen Sorte, wenn ich euch ansehe, fehlen mir die Worte. Dieser Weg bringt eine neue Hürde, die man nur gemeinsam schafft, mit Respekt und Würde. Befreit und dir das Leben gezeigt. Dafür gibt es Psychologinnen, die ihre Männer rausholen und sich erholen können. Katja, Fußball musst du akzeptieren. Wenn's Austria geht, kann man nicht diskutieren. Ihr kennt euch, liebt euch, respektiert euch. Die Zeit wird kommen, wo es nicht immer rund läuft. Und das wisst ihr, gemeinsam an einem Strang werdet ihr ziehen und das Sand in Hand. Auf Reisen könnt ihr euch immer erholen. Fühlt euch in Griechenland und in der Therme wohl. Doch Sex and the City war nicht so dein Fall. Kompromisse gibt es halt überall. Katja, Simon, wir zeigen euch hier, dass wir zu euch stehen und so feiern wir. Ein traumhaftes Paar der besonderen Sorte.